Fünftens, das bereits erwähnte Aschenputtel. Die Figur steigt auf, fällt in der Mitte in die tiefste Stelle der Geschichte und rappelt sich danach wieder auf, um aufzusteigen. Diese Form kommt der klassischen Heldenreise am nächsten. Es ist die uns wohlbekannte Geschichte von Luke Skywalker oder Jesus, Frodo oder Buddha. Andere Beispiele wären Shakespeares Theaterstück Der Kaufmann von Venedig von 1605 oder der Abenteuerroman Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson von 1883. Sechstens, Ödipus. Die umgekehrte Version des Aschenputtelbogens. Hierbei geht es um Figuren, die erst einen Tiefschlag erleben, in der Mitte aufsteigen, aber letztlich ein tragisches Ende erfahren. Der namensgebende Held wird aufgrund der Weissagung des Orakels von Delphi, wonach er seinen Vater König Laios töten und seine Mutter Jokaste heiraten wird, von eben jenen aus Angst vor diesem Schicksal ausgesetzt. Als erwachsener Mann erschlägt Ödipus, ohne es zu wissen, seinen Vater. Bis dahin ging es erzählerisch nur bergab. Dann scheint das Schicksal Ödipus doch noch gewogen. In Theben gelingt es ihm, eine Sphinx zu vertreiben, und zur Belohnung gibt es eine Hochzeit mit der Schwester des Königs Kreon. Die Braut ist Jokaste, Ödipus' Mutter. Beide sind im Unklaren über ihre Verwandtschaft. Als Ödipus die Wahrheit am Ende herausfindet, sticht er sich die Augen aus und geht beschämt ins Exil. Dieser undankbaren Kurve folgen beispielsweise auch Frankenstein von 1818, Moby Dick von 1851, Lolita von 1955 oder Pedro Almodovars Film Alles über meine Mutter von 1999. Nun kann man natürlich anmerken, dass die Wissenschaftler aus Vermont und Adelaide für ihre Stichproben ausschließlich auf literarische Werke zurückgriffen. Die filmischen Beispiele haben wir hinzugefügt.